Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo. Ihr hört den libertären Podcast vom anarchistischen Radio Berlin. Dies ist der Februar-Rückblick. Wir starten mit einer freudigen Nachricht vorab. Es kam nämlich so, dass wir auf der Rückreise von unserem Ausflug im letzten Podcast in einer Flensburger Hafenkneipe hängen geblieben sind und dort neue anarchistische FreundInnen gefunden haben. Deshalb gibt es das A-Radio auf diesen Sommer auch auf UKW in der Flensburger Region. Genauere Infos zur Sendezeit und Sendewelle gibt es demnächst. Vorerst wünschen wir viel Erfolg mit dem Aufbau des neuen Radios. In diesem Podcast haben wir den Seegang vorerst hinter uns gelassen und die Füße fest in den Brandenburger Sand gesetzt. Wir berichten über rechten Kampfsport in Berlin und Brandenburg und warum das doof ist. Ansonsten gibt es einen Beitrag zur Intersektionale, der Demo für den Erhalt bedrohter Projekte in Berlin am 2. März. Ihr seht, wenn es um Monate geht, sind bei uns die Übergänge fließend. Was im vergangenen Monat so passiert ist, hört ihr gleich. Und wo die Anarchie diesmal ihre Herrschaft verbreitet hat, darf nicht fehlen. Musikalisch untermalt wird dieser Podcast mit Songs von Mabafu, Captive Portal und Deef. Danke für eure Musik. Guten Tag, es ist irgendein Nachmittag im März und dies sind die News. Oh, what a Monat. In der Rubrik Bescheuertes vom Rechtsstaat gab es im Februar einiges zu bemerken. Zuerst wären da die Untersuchungshaft und die absurden Urteile gegen die Menschen, die in der Lausitz und dem Leipziger Land Bagger besetzt haben. Aus Protest gegen den Beschluss der Kohlekommission, die den Ausstieg aus der Braunkohle für 2038 angedacht hat, besetzten am 4. Februar insgesamt 23 Personen zwei Kohlebagger. Nach der Festnahme wurden alle so lange in Untersuchungshaft gehalten, bis sie ihre Identität preisgegeben hatten. Der Strafvorwurf, Hausfriedensbruch, begründet in keinster Weise eine Untersuchungshaft. Der Richter am Amtsgericht Cottbus tat aber noch einen drauf, als er die drei in U-Haft Verbliebene tatsächlich zu 2 Monate Haft verurteilte. Die AktivistInnen haben daraufhin ihre Personalien angegeben und gehen in Berufung. Bei dem Prozess in Cottbus waren übrigens rund die 40 ProzessbeobachterInnen dabei. Das ist wichtig als Unterstützung und ihr könnt an Leibe spüren, wie es am Gericht nicht läuft. Wenn ihr in Zukunft auch bei Prozessen dabei sein mögt, findet ihr Infos am besten auf de.inmedia oder bei den jeweiligen Unterstützungskreisen der Angeklagten. Einen einheitlichen Kalender für politische Prozesse haben wir nicht gefunden. Wenn ihr da mehr wisst, hören wir das gern. Okay, weiter. Auch bescheuert und auch im Rechtsstaat gab es diesen Monat den Internationalen Polizeikongress in Berlin. Unter dem Titel Sicherheit, Migration, Integration wurde unter anderem über den Schutz der EU-Außengrenzen diskutiert und für ein Verbot des Torbrauches plädiert. Dass die Bullen gegen selbstorganisierten Widerstand aber keine Chance haben, zeigten unter anderem eine Transpir-Aktion bei der FC Union und mehrere Adbustings und Banner-Drops. Wir bleiben noch kurz beim Thema Polizei. Denn als Kirsche auf die Sahnetorte im Gesicht von Geiseln wird gerade über ein neues Polizeigesetz für Berlin diskutiert. Die SPD will elektronische Fußfesser für Gefährder, den finalen Rettungsschuss, stille SMS und Telefonüberwachung. Wie es ausgeht, bleibt abzuwarten, denn die Koalition konnte sich bislang nicht einigen. Bloß keine Eile. Gut, und wer sich jetzt fragt, wie aus dieser Dauerschleife des Kopfschüttelns wieder rauszukommen? Wir haben ein paar Termine für mehr freie Köpfe und Füße für euch gesammelt. Zu Ende des Monats gibt es schon in der zweiten Auflage die anarchistische Tage in Potsdam. Fast zwei Wochen voller schöner Veranstaltungen für eine Welt ohne bescheuerten Rechtsstaat. Infos findet ihr auf atagepdm.noblogs.org. Wer schon früher in die Gänge kommen will, kann schon am 16. März zur Demo in Eisenach fahren. Unter dem Namen Irgendwo in Deutschland gibt es dort eine antifaschistische Demonstration. Mehr erfahrt ihr im Audioaufruf, den wir euch jetzt spielen. Irgendwo in Deutschland ist es kein Aufschrei wert, wenn bewaffnete Neonazis regelmäßig Leute ins Krankenhaus schlagen. Irgendwo in Deutschland ist das Stadtbild geprägt von tausenden rechten Stickern und Nazi-Kiez-Graffitis. Irgendwo in Deutschland läuft das Zusammenspiel von militanten Neonazis und einer schweigenden Zivilgesellschaft so gut, dass alle, die links sind oder nicht deutsch aussehen, vor der Wahl stehen, entweder wegzuziehen oder ständiger Gewalt ausgesetzt zu sein. Irgendwo in Deutschland ist Eisenach, wo all dies Alltag geworden ist, wo noch jede rechtsradikale Organisation ihren Platz findet. Ob NPD im Stadtrat, Kameradschaftsschläger, NSU und andere Rechtsterroristinnen, völkische Burschenschafter oder eine AfD, die dem Projekt rechter Hegemonie auch zivilgesellschaftlich Auftrieb verleiht. Wenn es keinen Widerspruch gegen den rechten Normalzustand gibt, müssen wir ihn als Antifaschistinnen in die Stadt tragen. Deshalb gehen wir am 16. März 2019 nach Eisenach, um gegen all dies zu demonstrieren. Gegen die Zustände in dieser Stadt, gegen die rechte Vorherrschaft, gegen das Schweigen der Mitte, aber auch gegen Eisenach als ein Beispiel unter vielen, als Ausdruck der rassistischen Gesellschaft und des Zusammenhalts der Volksgemeinschaft. Checkt irgendwo in deutschland.org, kommt nach Eisenach, organisiert euch. Antifa in die Offensive. Der nächste Beitrag zeigt, wie irgendwo in Deutschland auch im Kampfsportbereich rechtes Gedankengut zur Normalität geworden ist. Eine kleine Warnung vorab. Es geht gleich los mit dem O-Ton eines Nazis. Für den Kontext müsst ihr ein wenig durchhalten. Die Entwicklung ist an sich erstmal positiv. Allerdings muss man halt aufpassen, dass dieses Politische, also wir sind zwar alle politisch rechts und alles Patrioten, Nationalisten und sonst was, aber ich finde halt ganz wichtig, dass man da parteipolitische Dinge raushält, um nicht Leute abzuschrecken. Das ist, weil diese Veranstaltung spricht halt gewisse Leute aus Fußballkreisen an, die einfach keinen Bock auf Politik haben, sondern sie haben halt einfach keinen Bock auf Ausländer und wollen halt unter Deutschen sein und da ein Kampfsportturnier besuchen und da Sport machen. Und über den Sport kann man die Leute immer noch politisieren oder sie wissen halt, wo sie hingehören oder zu wem sie stehen müssen, ne, wenn es mal soweit sein sollte. Die Entwicklung an sich ist, es war ja eher, der Vorbote war ja White Rex aus Russland, was, denke ich mal, jeder soweit kennt. Darauf aufgebaut war das Ganze. Wir hatten Kontakt mit den Veranstaltern von White Rex. Wir haben dann angefangen halt mit einer kleinen Veranstaltung. Bei unserer ersten Veranstaltung waren 120 oder 130 Leute. Alle haben gesagt, ja, nee, brauchen wir nicht ein zweites Mal machen und da kommt sowieso keiner mehr und alles Amateure gewesen, die da im Ring waren und haben sich da, war eher so ein bisschen Kirmesboxen-mäßig, ne? Also von daher hat sich das da erst entwickelt. Aber jetzt mittlerweile ist es halt so, dass man, wenn man überlegt, dass es jetzt das sechste Jahr ist, wo wir die Veranstaltung durchziehen, wir hatten kontinuierlich steigende Teilnehmerzahlen an Kämpfern und steigende Besucherzahlen. Also das, der Höhepunkt war dann letztes Jahr in Hessen mit 700 Besuchern. Ne, ich glaube 21 Kämpfer haben wir gehabt. Ne, also das ist schon ein Hochkaräter an sich, ne, als Veranstaltung. So beschreibt der Dortmunder Neonazi Alexander Depp-Toller in einem Interview auf einem rechten YouTube-Kanal das von ihm organisierte Kampfsport-Event Kampf der Nibelungen, das im Herbst 2018 im sächsischen Ostritz stattfand. Generell scheint Kampfsport in der rechten Szene Oberwasser zu haben. Doch wie passt das Ganze überhaupt zusammen? Wir haben mit einer Person gesprochen, die zu Neonazis im Kampfsportbereich recherchiert und an Mobilisierungen gegen rechte Kämpfer und ihre Strukturen beteiligt ist. Zuerst wollten wir wissen, welche Rolle Kampfsport in der Nazi-Szene spielt und welche Entwicklungen auf dem Gebiet in den letzten Jahren zu beobachten waren. Also eine Rolle hat Kampfsport schon immer in der rechten Szene gespielt. Es ist halt etwas, was in der rechten Lebenswelt sehr gut ankommt. Nazis im Kampfsport können wir eigentlich schon immer beobachten, vor allem früher im Boxen, im Karate, im Judo, überall, wo es auch Kampfsportwellen gab in der Geschichte, wo gewisse Sportarten stärker vorgekommen sind, haben halt auch Nazis da mittrainiert. Was das Besondere gerade ist, ist, dass es sich in den letzten 10, 15 Jahren verändert hat. Das hat was mit den Hooligan-Bewegungen zu tun, das hat was mit dem Aufkommen von MMA zu tun und es hat vor allem was damit zu tun, dass es in den letzten Jahren eine sehr starke Professionalisierung der Nazi-Kampfsportszene gibt. Dabei waren sie halt schon immer, aber inzwischen bilden sie so ihre eigene Szene aus dem Ganzen und auch in der allgemeinen Szene des Kampfsports werden sie, würde ich zumindest sagen, in den letzten Jahren um einiges bedeutender, als sie es vorher waren. Ja, was die Professionalisierung angeht, was halt so das ist in den letzten Jahren, was jetzt so das Neue ist, das geht ganz stark von Osteuropa aus, also vom russischen Kontext des Kampfsports, eben auch von der dortigen Hooligan-Szene, was man später auch, wenn man auf die Deutschen zurückkommt, da sich auch zeigen wird, dass es vor allem da, wo es starke Hooligan-Szenen gibt, auch oft sehr starke Nazi-Kampfsport-Szenen gibt. In Russland hat das damit zu tun, dass 2009 dort das Label White Rex gegründet wurde. Das ist inzwischen eine recht bedeutende Kampfsportmarke in Russland. Die richten dort Turniere mit bis zu 1500 Zuschauern aus, bei denen Neonazis aus Russland, aber inzwischen aus ganz Europa kämpfen. Der Gründer dieses Netzwerks, wie es inzwischen bezeichnet werden muss, heißt Denis Nikitin. Es hat halt angefangen mit White Rex mit einer Marke, einer Bekleidungsmarke für Kampfsport. Später kam es, wie gesagt, zu den Turnieren. Und inzwischen hat sich das Ganze auf ganz Europa ausgeweitet. Und das ist halt so der Motor hinter dem Ganzen. Also White Rex ist so der zentrale Akteur in der Nazi-Kampfsportszene von Europa. Es gibt auch eigene Labels in der Ukraine, in Polen, in Deutschland, in Frankreich. Überall hat sich daraufhin eigene Marken und eigene Zusammenhänge gegründet, aber White Rex ist so das zentrale Netzwerk hinter all dem. Die haben zum Beispiel in Frankreich gibt es ein Turnier, das heißt Force Honneur, die haben dort das auch ganz klar gesponsert und haben denen halt ausgeholfen. In Deutschland hat das Ganze angefangen im Jahr 2013 mit dem Ring der Nibelungen. Später hat man es dann als Kampf der Nibelungen bezeichnet. Das Ganze ist in Deutschland initiiert vor allem von den Hammerskins rund um Malte Redeker. Die haben in Deutschland angefangen, diese Events auszurichten. Zuerst vor allem in Westdeutschland. Inzwischen spiegelt sich das Ganze sehr stark in Ostritz wieder, weil man halt bei der Größe, die das Ganze inzwischen angenommen hat, wahrscheinlich sonst Probleme hätte, irgendwo anders in Deutschland dafür einen Veranstaltungsort zu finden. Und die Hallen in Ostritz, da die schon Neonazis gehören, geht es da halt ganz gut. Auf jeden Fall, was man im Prinzip festhalten muss, ist, dass es eine wachsende Szene in ganz Europa ist. Es bilden sich regelmäßig neue Marken. Manche sind auch schon wieder verschwunden. So die ersten Pioniere sind zum Großteil nicht mehr da. Das Wichtige an dieser Szene ist, dass es nicht so richtig so eine Subszene in der Neonazi-Szene ist, sondern dass es sehr flächendeckend ist. Das bedeutet, eigentlich überall, wo wir Neonazis haben, wo wir stärkere Konzentration von Neonazis haben, da findet sich dann auch dementsprechend eine wachsende Kampfsportszene. Es ist halt was sich in komplett Europa derzeit ausbreitet. Bei Veranstaltungen wie dem Kampf der Nibelungen in Ostritz oder dem Tivas-Turnier im sächsischen Erzgebirge sind immer wieder auch Berliner und vor allem Brandenburger Nazi-Organisationen beteiligt. Uns hat interessiert, welche Gruppen dort eine Rolle spielen. In Berlin selber ist das sehr übersichtlich. Wir haben zumindest meines Wissens nach bis jetzt keine Kampfsportmarken, die explizit aus Berlin kommen. Wir haben wenige Akteure aus Berlin, die als Kampfsportler bekannt sind bzw. auf irgendwelchen Events kämpfen. Es gibt ein paar Leute, die ehemals aus Berlin kommen und inzwischen woanders hingezogen sind, die sich in dieser Szene bewegen. Aber die Berliner Nazi-Szene selber hat einen sehr, sehr geringen Einfluss auf diese Szene. In Brandenburg sieht es da wiederum anders aus. Da ist vor allem die Schwerpunktregion Südbrandenburg, also Cottbus, Spreewald, alles, was da die Ecke so rumliegt. Da sieht es ganz, ganz anders aus. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das hat auch was mit der dortigen Hooligan-Szene bzw. Ultraszene zu tun. Bei Energie Cottbus ist ja die Ultra-Gruppe Inferno Cottbus in den letzten Jahren sehr berüchtigt gewesen. Die wurden ja auch nicht wirklich, aber sie wurden offiziell ja auch aufgelöst. Und einer der Köpfe hinter dieser Ultra-Gruppe, Markus Walzog, ist wirklich einer der Pioniere dieser Nazi-Kampfsportszene. Er hat vor vielen Jahren die Marke Label 23 gegründet und mit der damals schon versucht, in dieser Region das aufzuziehen, was White Rex in Russland sehr gut gelungen ist. Das hat bei ihm damals anfangs nicht so gut geklappt. Aber inzwischen ist da auch eine Entwicklung der Marke, dass sie nach außen hin immer unpolitischer auftritt, aber halt bis heute in dieser Szene verwachsen ist. Es gibt noch weitere Marken in Südbrandenburg, viele Akteure, die dort sich drumherum bewegen. Es ist auch regelmäßig, wenn man rechte Kampfsportturniere hat, sieht man dort größere Zusammenhänge aus Cottbus, die dort zusammen hinfahren und dort auch kämpfen. Das ist so die Schwerpunktregion. Aber auch sonst, auch für ganz Brandenburg zu sehen, eigentlich überall, wo wir stärkere Neonazi-Zusammenhänge beobachten, finden sich auch manchmal nur vereinzelt, manchmal auch in Gruppen halt Kampfsportler. Neben Label 23 macht noch die Firma Greifvogelware auf sich aufmerksam. Beide Unternehmen sponsern immer wieder rechte Kampfsport-Events. In Berlin gab es in den letzten Jahren keins davon. Ganz anders sieht die Situation im Südosten Brandenburgs aus. In Berlin selber gab es keine Events, die klar von Neonazis organisiert wurden. Was man aber immer sagen muss, dass bei vielen Kampfsport-Events Neonazis auch kämpfen. Das liegt daran, dass die Szene, die vor allem beim MMA zum Beispiel dahinter steht, sehr oft gewaltaffin ist. Das hat oft, gibt es da Überschneidungen mit Rockerstrukturen, mit Hooligan-Strukturen etc. Vor einigen Jahren wurde das dann aus manchen Veranstaltungen sehr stark herausgenommen. Zum Beispiel bei We Love MMA haben sie eine Zeit lang auch recht gut dafür gesorgt, dass sie mit Hintergrundchecks und allem drum und dran versucht haben, diese Leute nicht auf ihre Veranstaltung zu kommen. In den letzten ein, zwei Jahren hat man das Gefühl, das hat bei denen auch so ein bisschen nachgelassen. Aber es gibt viele Events, wo Neonazis immer wieder kämpfen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Sprawl and Brawl, das mehrere Jahre in Berlin ausgerichtet wurde. 2017 sind die auch ins Tempodrom gezogen. Und da haben eigentlich jedes Jahr auch Neonazis gekämpft. Da wurde dann auch sich dagegen, gab es auch Proteste. Aber Neonazis haben halt da immer mitgekämpft. Und in Brandenburg selber haben die Spreelichter damals auch ihr eigenes Kampfsportturnier ausgerichtet. Das war wirklich von Neonazis für Neonazis. Und in Brandenburg haben wir das halt nochmal stärker als in Berlin, dass da auf normalen kommerziellen Kampfsport-Events Neonazis mitkämpfen, Neonazis auch teilweise in die Veranstaltung, in die Security und das Ganze drum und dran involviert sind. Neben dem Aspekt des Sports steht bei rechten Kampfsport-Events die Vernetzung untereinander groß im Vordergrund. Dabei scheinen bereits vorhandene Netzwerke, wie sie etwa unter Hooligans und rechten Ultragruppen aus dem Fußball bestehen, eine wichtige Rolle einzunehmen. Auch da haben wir oft schon bestehende Vernetzungen, die teilweise schon Jahrzehnte existieren, die dann einfach auch für die Kampfsportleute übernommen werden. Als Beispiel für Brandenburg ist ja zum Beispiel immer diese so Cottbus-Chemnitz-Dortmund-Connection, wo die Leute sich halt beim Fußball auch schon regelmäßig immer wieder gegenseitig besucht haben. Und das findet man dann halt auch, dass die Leute sich beim Kampfsport dann auch eben in so einen schon bestehenden Strukturen gerne auch gegenseitig besuchen und miteinander was machen. Das Krasseste, was man ja so allgemein an Vernetzungen bei diesen Leuten erlebt haben, ist halt auch wirklich der Angriff auf Leipzig-Konnewitz, weil dort Kampfsportler aus verschiedensten Bundesländern und verschiedensten Strukturen vorbeigekommen sind. Und sonst, was so internationale Vernetzung angeht, ist so Berlin-Brandenburg-mäßig. Es gibt immer mal Seminare mit internationalen Leuten, aber dass es da jetzt so einen riesigen Austausch geben würde, ist mir jetzt nicht so richtig bekannt. Also die Leute fahren immer wieder auf die Events der jeweils anderen und besuchen sich gegenseitig, aber dass es so eine richtige internationalen Freundschaften vor allem so im Berlin-Brandenburger Raum geben würde, ist mir jetzt nicht ohne weiteres bekannt. Aber die Szene wächst, es werden immer mehr Akteure und vielleicht erleben wir auch in nicht allzu weiter Zukunft, dass sich dann in Brandenburg beispielsweise irgendein Kampfsport-Event findet, was gemeinsam von polnischen und deutschen Neonazis ausgerichtet wird. Das wäre jetzt ideologisch, was die Veränderung der letzten Jahre angeht, auch kein No-Go mehr, wie es vor 10, 15 Jahren gewesen wäre. Auch international wird sich ausgetauscht. So sind auf dem letztjährigen Kampf der Nibelungen in Ostritz nicht nur Kämpfer aus Deutschland gegeneinander angetreten. Auch Nazis aus den USA, aus Russland, Griechenland oder Bulgarien stiegen in den Ring. Auch in Brandenburg scheint diese Art des Netzwerkens zunehmend wichtig zu werden. Ja, es gibt einige, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel aus Frankreich gibt es Pride France um Thomas Gatulski, wenn ich den Namen halbwegs richtig ausspreche. Der hat mit seinem Label unterstützt er auch regelmäßig den Kampf der Nibelungen. Das ist vor allem, was so die gegenseitige Unterstützung angeht, natürlich die Leute, die schon diese Marken eingetragen haben, die Leute, die darüber ihre Netzwerke organisieren, die besuchen sich wirklich regelmäßig gegenseitig. Also bei deutschen Neonazis zum Beispiel, es gibt in Russland eine sehr elitäre Gruppe von Nazi-Kampfsportlern und Kraftsportlern, die heißen PBDM. Deren Trainingsprogramm Faser Frost Mode ist so eine Art Kraft-Kampfsport-Trainingsprogramm, was ihrer Meinung nach was super Neues, Krasses ist. Und da kommen regelmäßig Neonazis aus ganz Deutschland oder aus ganz Europa zu Besuch. Die fahren auch regelmäßig, diese russischen Neonazis fahren auch regelmäßig in ganz Europa, dass die irgendwelche Veranstaltungen machen dann. Und die sind so ein bisschen so Szene-Stars. Also die Cottbusser Neonazis rund um Label 23 haben denen auch mal ein Paket geschickt mit ihren Klamotten, ob die das mal anprobieren würden. Und die haben dann natürlich schöne Fotos dann damit gemacht. Label 23 hat dann auf ihrer Internetseite die schönen Tätowierungen der Leute mit schönen schwarzen Sonnen und so retuschiert. Allerdings haben die Leute vom PBDM das bei sich selber einfach auf Facebook raufgestellt, wodurch man dann recht einfach finden konnte, welche Leute das sind. Ich würde sagen, das könnte auch alles noch ausgebaut werden. Es wäre möglich, dass in Zukunft Kampfsportgruppen sich europäisch auch gegenseitig besuchen, vor allem wenn es größere Events der rechten Szene gibt, also wenn es Aufmärsche gibt mit internationaler Beteiligung, könnte ich mir denken, dass es in Zukunft öfter kommt, dass wir halt ausländische Neonazi-Kampfsportgruppen da beobachten können. Bislang ist das noch nicht in einem größeren Maße der Fall. Einzelne Leute allerdings sieht man regelmäßig, wie sie sich gegenseitig besuchen. Als letztes hat uns interessiert, wie gegen Nazis in Kampfsport-Events interveniert werden kann und welche Erfahrungen bereits damit gesammelt wurden. Schließlich konnte schon mehrmals erreicht werden, dass Neonazis von den Fight Cards teils renommierter Turniere gestrichen wurden. Also die Intervention, die meistens hilft, wobei das kommt immer auch auf die Betreiber der Events an. Zum Beispiel beim Spoil and Brawl konnte man eigentlich sagen, was man wollte. Am Ende im Jahr 2017 wurde zum Beispiel Ivo Chuk, ein Kämpfer, der ein schönes Tattoo der Ustascha-Miliz aus Kroatien auf seinem Oberkörper tätowiert hatte, von der Fight Card gestrichen. Dafür kam dann der Neonazi Frank Kortz auf die, kam dann in den Ring, der zum Beispiel so ein Schriftzeug wie Too White for You tätowiert hat. Also das kommt sehr aufs Event an, wie viel man damit erreichen kann. Was öfter mal hilft, ist einfach, die Betreiber anzuschreiben und denen zu sagen, ey, ihr habt hier einen Neonazi. Das hat zum Beispiel bei Benjamin Brinser damals sehr gut funktioniert, als der seinen UFC-Vertrag bekommen hat. Für alle, die es nicht wissen, UFC, die Ultimate Fighting Championship, ist so das Höchste, was man im MMA erreichen kann. Die machen Milliardenumsätze. Wahrscheinlich ist vielen Leuten so Leute wie Conor McGregor sind da ein Begriff, die da wirklich sehr, sehr viel Geld mit der ganzen Sache verdienen. Und Brinser war wirklich so gut, dass sie ihm einen UFC-Vertrag angeboten haben. Allerdings wurde dann aufgrund von Recherchen, die der UFC zugetragen wurden, sein Vertrag gekündigt, weil sie halt gesagt haben, okay, nee, den lassen wir für uns nicht kämpfen, der ist ein klarer Neonazi. Demzufolge, es kommt wirklich auf die Veranstalter an, da kann man manchmal viel erreichen, allerdings, die sind dann, eigentlich muss man sich darauf vorbereiten, die sind immer ziemlich angepisst davon. Weil so ein Kampfsport-Event zu organisieren, die Leute in den Gewichtsklassen zu kriegen und so weiter. Jetzt kommen da auf einmal irgendwelche Leute und erzählen dir, ja, dein Kämpfer oder deine Kämpferin ist Nazi, nimm die mal von der Fightcard runter. Da sind die meisten erstmal so, oh, jetzt muss ich wieder was Neues suchen, den Kampf neu machen und so weiter. Da sind die erstmal alle nicht von begeistert. Aber mit ein bisschen Nachdruck bei den Richtigen kann man schon erreichen, dass sie dann die Leute von der Fightcard runternehmen. Ja, ansonsten ist vor allem total wichtig, da eine Öffentlichkeit herzustellen, zu zeigen, ey, das sind die Leute, das sind die Strukturen dahinter. Und es zum Beispiel so wie runter von der Matte zu machen, einfach einen Ort zu geben, wo sich auch GymbetreiberInnen, wo sich Organisatoren von Kampfsport-Events informieren können und sehen können, okay, das sind Strukturen und so weiter und oh, den wollte ich auf meine Fähigkeit nehmen, okay, den lasse ich mal lieber bleiben. Aber neben so Events, was Intervention angeht, ist es auch total wichtig, in den Gyms selber zu intervenieren, weil bevor Neonazis anfangen, auf großen Kampfsport-Events zu kämpfen, trainieren sie erstmal wie alle anderen auch im Gym. Und da ist es auch wiederum immer total von Gyms abhängig, wie gut man es da schafft, Leute rauszukriegen. Bei manchen Gyms sagen die, ja, wir lassen die Leute mit uns trainieren, dann die trainieren hier auch mit Leuten anderer Herkunft und so weiter und die reagieren sich ab und so weiter und das ist was Gutes. Was das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Leute, die Neonazis in diesen Gyms Sachen lernen, die ihnen auf der Straße unglaublich hilfreich sind, was wir bei den Aufmärschen in Chemnitz, in Köthen oder auch beim Angriff auf Leipzig-Konnewitz beobachten konnten, dass da eine große Anzahl an sehr gut trainierten, kampfsport-erfahrenen Leuten Angriffe durchgeführt haben. Und wenn GymbetreiberInnen im Endeffekt dann die Leute bei sich trainieren lassen, sorgen sie auch dafür, dass diese Leute eine Ausbildung bekommen, die ihnen sehr gut dabei hilft, ihre politischen Gegner klein zu kriegen. Und das sollte man auf jeden Fall immer, wenn man im Gym das Thema hat, dann auch so ansprechen, weil viele reagieren auch da eher schwierig. Neonazis von Kampfsport-Events runterzukriegen ist nicht so einfach und aus dem Gym würde ich sagen, ist nochmal eine Ecke schwieriger. Vor allem, wenn man jetzt nicht in Großstädten ist, wo es eine gewisse Sensibilisierung dafür ist. Auf dem Land ist es in manchen Regionen fast unmöglich. Ein spannendes und beängstigendes Thema. In den Beitrag hat sich dabei ein Fehler eingeschlichen. Das russische Netzwerk White Rex wurde schon 2008 gegründet und nicht, wie im Beitrag genannt, ein Jahr später. Wer sich ausführlicher über rechte Strukturen im Kampfsport informieren will, sollte sich auf jeden Fall die Seite des Netzwerks Runter von der Matte, kein Handshake mit Nazis, anschauen. Dort gibt es ausführliche Antifa-Recherchen zu den meisten Personen, Gruppen und Organisationen der rechten Kampfsportwelt und deren Überschneidungen mit Nazi-Netzwerken wie Blood and Honor, den Hammerskins oder Combat 18. Außerdem findet ihr Handlungsempfehlungen für oder besser gegen Nazis, die in euren Gyms und Vereinen trainieren. Hervorheben wollen wir außerdem das linke Event Brandgestalten Sternfabrik. Das Kampfsportwochenende fand letztes Jahr zum ersten Mal in Potsdam statt und wird auch dieses Jahr wieder mit zahlreichen Workshops zu verschiedenen Martial Arts Themen, einem linksradikalen Gegenentwurf zu traditionellen Turnieren bieten. Die Links zu den beiden Webseiten findet ihr auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Das war Shaolin Dub mit dem Song Rebel Dub. Wir bemühen uns immer, ein wenig neue, GEMA-freie Musik in den Podcast einzubauen. Wenn es klappt, natürlich auch zu aktuellen politischen Themen oder von engagierten ArtistInnen. Die Auswahl ist eine zeitintensive Sache, bei der wir auch gern auf eure Ideen zurückgreifen. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt uns gern auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Und, um euch schon mal auf die Sprünge zu helfen, eine Database von lizenzfreier Musik findet ihr unter www.freemusicarchive.org. Weiter geht es jetzt mit einem musikalischen Themenwechsel und dem Beitrag zum Syndikat. Eine musikalische Liebeserklärung an das Syndikat, aufgenommen am Kurfürstendamm Ende letzten Monats bei einer der mittlerweile monatlichen Kundgebungen des Projekts. Wir hatten zuletzt im Novemberrückblick 2018 über die Situation der Kollektivkneipe berichtet. Doch vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Die kollektiv betriebene Kiezkneipe Syndikat in der Neuköllner Weisestraße wurde im September 2018 nach 33 Jahren zum 31.12. gekündigt. Hauseigentümer ist eine Luxemburger Briefkastenfirma, hinter der die milliardenschwere Familienfirma Pierce Global Group aus England sitzt, die ihre deutsche Niederlassung hier am Kurfürstendamm 177 hat. Genau, die Pierce Global, ein ganz schön schweres Familienimmobilienunternehmen mit Sitz in London. Sie besitzen viele Wohnungen in Häusern und haben dem Syndikat letztes Jahr zum 31. Dezember gekündigt. Und entsprechend sollten dann die Schlüssel für die Kneipe übergeben werden. Das haben wir nicht gemacht. Also eigentlich hätten wir am 2. Januar die Schlüssel abgeben sollen, weil ja Silvester und so hat auch die Hausverwaltung nicht gearbeitet. Es waren auch morgens um 10, kam jemand von der Hausverwaltung mit zwei Hausmeistern vorbei und dann haben wir ihnen gesagt, dass wir die Schlüssel nicht abgeben und sie hatten damit im Prinzip auch schon gerechnet, haben sie uns gesagt. Und seitdem läuft der Kneipenbetrieb erstmal ganz normal weiter. Wir haben nach wie vor jeden Abend ab 19 Uhr geöffnet. Und jetzt warten wir der Dinge, die da kommen. Wir wissen über unseren Anwalt, dass die Gegenseite am 14. Januar Räumungsklage eingereicht hat. Aber seitdem ist bei uns keinerlei Post vom Gericht angekommen oder von irgendwas anderem. Das heißt, es warten. Aber dieses Warten hält ja nicht vom Fortführen der Kneipe ab. Zum Glück sehen das viele Leute in Berlin genauso. Die Leute kommen ganz normal zur Kneipe. Es ist ja auch, warum auch nicht? Es besteht ja nicht die Gefahr, dass hier irgendwie auf einmal ein Räumkommando von der Polizei steht. Man braucht halt erst diesen Gerichtstitel. Insofern geht alles erstmal ganz normal weiter. Weitermachen heißt aber nicht nur hinter dem Tresen, sondern auch auf der Straße und im Internet. Schon seit Mitte 2018 versucht das Kollektiv, mit dem eigentlichen Eigentümer ins Gespräch zu kommen. Nachdem diesem durch ein Wirrwarr von Briefkastenfirmen auf die Spur gekommen wurde. Aber wie verhält sich dieser Eigentümer, Pierce Global, aktuell? Es gibt einfach keine Reaktion. Die machen einfach dicht. Auch wenn wir unsere Kundgebung am Kurfürstendamm 177 machen, wo sie sitzen, heißt es immer von der Polizei offiziell, das Büro sei nicht besetzt. Aber ansonsten gehen sie, ja, sie gehen nicht ans Telefon, sie reagieren nicht. Sie machen einfach dicht. Können sie aber auch, weil sie mit ihrem Namen ja nirgendwo auftauchen. In allen Mietverträgen von den über 6000 Wohnungen, die sie haben, steht einer ihrer Briefkastenfirmen drin. Nirgendwo steht Pierce Global mit drin. Somit kennt sie einfach auch keiner und sie sind nicht auf irgendwelche positive Presse oder Ähnliches angewiesen. Nun, eine Initialreaktion, ebenfalls Anfang Januar, gab es auf die kämpferische Einstellung der Kollektivkneipe-Syndikat schon. Und sie fiel, wie wir bei der Kundgebung hörten, alles andere als überraschend aus. Deswegen wurde von den Eigentümern am 14.01.2019 Räumungsklage beim Landgericht eingereicht. Wir werden eine etwaige Räumung nicht mutlos und leise hinnehmen, sondern laut, leidenschaftlich und wütend beantworten. Ein solcher Kampf bedarf vor allem eins: Solidarität. Und wie sieht's damit aktuell aus? Die Solidarität unserer Nachbarn ist nach wie vor groß. Ich meine, das sieht man auch hier, wenn man durch die Straße geht. Die Bäume haben nach wie vor diese schönen Fähnchen, dass das Syndikat bleibt. Das hängen in der Straße, glaube ich, 4 oder 5 Transparente an Balkonen, dass wir bleiben sollen. Und auch wenn man mit den Leuten spricht, die sind nach wie vor, stehen die voll hinter uns und wollen, dass wir bleiben. Das Syndikat steht aber auch abseits der Nachbarschaft und ihrer BesucherInnen nicht alleine da. Seit 2018 häufen sich die Fälle bedrohter Projekte in Berlin. Weil das Jahr 2019 wird für viele Projekte, sowohl linke wie auch ganz normale, wird das ein entscheidendes Jahr werden, weil so viele Sachen geräumt werden sollen. Sei es wir, sei es die Potze Drugstore, die Liebig, die Meuterei, deren Vertrag ausläuft, aber auch Kamelmode am Cottbusser Damm, ein ganz normaler gewerblicher Modeladen, der zum 31.12. hätte gehen sollen und es nicht gemacht hat. Zum Ausdruck kam dieser gemeinsame Kampf all dieser Projekte nun am 2. März 2019. In Form einer Sterndemo, der Interkitionalen. Ja, die Interkitionale, das hat sich gebildet, als irgendwann Mitte, Ende letzten Jahres absehbar wurde, wie viele Projekte zum 31.12. ihren Schlüssel hätten abgeben sollen, beziehungsweise ihre Wohnungen verlassen oder Häuser verlassen sollen. Daraufhin haben sich die Projekte zusammengefunden und überlegt, was man machen kann. Und dabei ist dann die Idee entstanden, dass man eine Sterndemo aus mehreren Berliner Bezirken zu einem zentralen Ort zusammenführt, einfach um nochmal zu zeigen, wie viele Projekte bedroht sind und auch wie groß die Solidarität und der Rückhalt in der Stadt für viele dieser Projekte ist. Neben der Demo gibt es auch ein weiteres Ergebnis dieser Vernetzung bedrohter Berliner Projekte. Und zwar die Forderung nach dem Ende der Berliner Linie, adressiert an die Regierenden der Stadt Berlin. Aber was ist denn diese Berliner Linie überhaupt? Die Berliner Linie ist, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr die entstanden ist, es ist schon älter, dabei geht es halt eigentlich um Neubesetzungen, dass innerhalb von 24 Stunden jede Neubesetzung geräumt wird. Ich glaube, ab 48 Stunden braucht man dann schon wieder einen Gerichtstitel, um das zu machen, damit das überhaupt nicht passiert. Und das haben sie in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr brutal auch durchgezogen, dass sie wirklich jedes Projekt, was frisch besetzt wurde, geräumt wurde. Eine neue Berliner Linie wird gefordert, die sich nicht bedingungslos den Kapitalinteressen verschreibt, sondern dem Anspruch sogenannter linker Regierungen gerecht wird. Bei Schlüsselübergaben nicht zu erscheinen ist der neue Trend. Unterstützt werden sie dabei von tausenden Nachbarinnen. Das muss jetzt auch der Senat zur Kenntnis nehmen. Wir wollen eine neue Berliner Linie, keine weitere Räumung durch Rot-Rot-Grün. Und wir wollen halt damit erreichen, dass die Politik nicht mehr zu jeder Räumung mit einem Großaufgebot der Polizei aufläuft. Es müssen nicht immer 500schaften sein. Vielleicht reicht ja auch mal ein Streifenwagen als Amtshilfe, der dann, wenn da genug Unterstützer stehen, sagt, okay, wir können das nicht machen und die Räumung quasi abbricht. Und für einen angeblich linken Senat, der sich auf die Fahne geschrieben hat, sich für die Mieter einzusetzen, wäre das ja auch mal eine Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Und warum sollte sich der Senat nicht mehr von irgendeinem Eigentümer verklagen lassen? Schluss mit vorauseilendem Gehorsam. Wir wollen, dass sich alle Senatsparteien zur neuen Berliner Linie bekennen, und zwar sowohl auf Landes- als auch auf Bezirksebene. Das Hin- und Hergeschiebe von Verantwortung werden wir nicht mehr akzeptieren. Ihr regiert zusammen, also seid ihr auch zusammen dafür verantwortlich, was ihr tut. Wir rufen 2019 zur letzten Chance für euch aus. Dies ist ein Aufruf zum Mitmachen für die stadtpolitische Initiativenlandschaft, Projekte, Läden und Mieterinnen. Schließt euch an, wiederholt die Forderungen bei jeder Gelegenheit. Eine neue Berliner Linie ist machbar. Tja, schön wär's auf jeden Fall. Und der Versuch, aktuelle und vielleicht tatsächlich vorhandene Spielräume unter den lokalen politischen Verhältnissen nutzen zu wollen, kann durchaus Erfolg haben, wenn es darum geht, zum Beispiel Repressionen zu mindern oder Zeit zu gewinnen. Dass dieser Weg grundsätzlich etwas ändern wird, darf wohl bezweifelt werden. Das, was wirklich hilft, Tatsachen verändert und Verhältnisse angreift, bleibt die direkte Konfrontation mit den Mächtigen. Und das geht nicht allein und braucht Solidarität. Und damit kommen wir auch wieder zur Interkitionalen, die auch in dieser Hinsicht ein Signal zu senden versuchte. Und so liefen am 2. März aus Neukölln, Schöneberg, Kreuzberg und Friedrichshain eine Sterndemo zum Lausitzer Platz. Vorbei an vielen Projekten, seien sie akut bedroht, leider schon geräumt oder noch entstehend. An die 2000 Leute waren dabei unterwegs. Zahlentechnisch kein Vergleich zur Mietenwahnsinn-Demo vom letzten Jahr, an der über das Zehnfache an Leute teilnahmen. Dabei geht es aber im Prinzip weiterhin um die gleiche Sache. Alle MieterInnen spüren es schon lange. Mit Mietsteigerungen bis über 100% in den letzten 10 Jahren ist Neukölln leider ein besonders attraktiver Investitions- und Spekulationsort für EigentümerInnen aus aller Welt geworden. Immer mehr anonyme Briefkästenfirmen haben sich unsere Häuser unter den Nagel gerissen. Mit der Bedrohung des Syndikats soll ein weiterer alteingesessener Teil unseres Alltags verschwinden. Uns allen ist der Kampf um den Kiezladen Friedel 54 und die brutale Räumung in wachsamer Erinnerung. Wir nehmen das nicht hin, vernetzen uns und wehren uns gegen die Verdrängung. Jede Räumung ist eine zu viel. Entsprechend meldeten sich auch viele der Projekte zu Wort. So zum Beispiel Leute aus dem ehemaligen Neuköllner Kiezladen Friedel 54, der im Sommer 2017 geräumt wurde. Wir sind heute hier, weil wir in der Zeit der Verteidigung unseres Kiezladens gelernt haben, was Solidarität bedeutet. Wir haben gelernt, was organisierter Widerstand ist und was es heißt, gemeinsam Eigentum und die Gewalt des Staates in Form von Zwangsräumung, Schikanen und Abschiebung zu bekämpfen. Die Friedel 54 lebt weiter, nicht nur in dem Gelernten und in unseren Erinnerungen, sondern vor allem im gemeinsamen Kampf, den wir heute und am 6.4. auf den Straßen Berlin, aber auch sonst im Alltag führen. Aber auch die Meuterei, eine weitere Kneipe aus Kreuzberg, der auch 2018 gekündigt wurde. Ende Mai läuft unser Mietvertrag aus. Doch das wollen wir nicht hinnehmen. Wir wollen nicht gehen. Denn nicht nur Kneipenbier, sondern auch Spielesonntage und Beratungssonntage sind das, was wir versucht haben, um unseren Traum von einem Raum, der uns allen gefällt, möglich zu machen. Auch diese Rede ist leider nicht so gut vorbereitet. So, wir wollen einen selbstorganisierten und solidarischen Kiez, wo jeder mitgestalten und wohnen kann und niemand aufgrund von profitgeilen Investoren verdrängt und auf die Straße gesetzt wird. Denn wer sich eine Wohnung über eine fucking Kneipe in Kreuzberg kauft, der kauft sich eine fucking Wohnung über eine Kneipe in Kreuzberg. Und auch das queerfeministische Hausprojekt Liebig 34, deren BewohnerInnen seit Anfang dieses Jahres laut dem Eigentümer ihres Hauses eine Sache hätten machen sollen und natürlich nicht gemacht haben. Wir werden unser Zuhause nicht verlassen. Wir lieben und verteidigen die Liebig 34. Wenn wir geräumt werden, bedeutet das nicht nur eine weitere Mietpreissteigerung in unseren Kiez und Wohnungslosigkeit für uns, sondern auch den enormen Verlust eines Ortes feministischer Selbstverwaltung und Selbstorganisierung. Wir stellen uns der Aufwertung des Kiezes entgegen. Ja, 2019 wird wahrlich ein entscheidendes Jahr für die Zukunft Berlins. Wohin die Reise gehen soll, wenn es nach dem Interesse von Staat und Kapital gehen soll, zeichnet sich schon länger ab. Denn eine der Überlebensstrategien des Kapitalismus scheint sich global mehr und mehr durchzusetzen. Die Verwertung allen menschlichen Verhaltens selbst in Form unserer Daten, die vom Staat und von Konzernen wie Google und Facebook gesammelt werden. Auch dieser Überwachungskapitalismus stößt schon jetzt immer wieder auf Grenzen und zielt daher fortwährend auf die Erweiterung seines Marktes. Und so träumen vermeintliche Utopisten in den Tech-Riesen von durchüberwachten und gesteuerten sogenannten Smart Cities, auch in Berlin. Diese Entwicklungen und den schon vorhandenen Widerstand dagegen im Blick zu haben, wurde auch auf der Interkitionalen eingefordert. Umso schlimmer, dass die Vision der neuen Stadt von Google und anderen großen Tech-Konzernen entwickelt wird. Ihre Vorstellung ist die einer total vernetzten, vollständig überwachten und komplett automatisierten Smart City. Stadtteile und ganze Städte sollen vollständig privatisiert und nach den Bedürfnissen des digitalen Kapitalismus umgestaltet werden. In dieser Vision einer Stadt ist überhaupt kein Platz mehr für unproduktives Dasein oder unbeobachtete Nischen. Stattdessen sollen alle Menschen- und Warenströme vollständig erfasst und durch Algorithmen möglichst reibungslos gelenkt werden. Gesellschaft wäre dann vollständig bestimmt von den Gesetzen eines entfesselten Marktes, der jede Bewegung monetarisiert. Deswegen richtet sich die aktuelle Repression auch mit besonderer Vehemenz gegen selbstorganisierte und unkommerzielle Orte. denn sie stehen immer als materielles Zeichen für die Möglichkeit, ein anderes, ein freies und solidarisches Zusammenleben und sind wichtige Infrastruktur für unsere politische Organisierung. Denn an diesen Orten wird nicht nur der Traum geträumt von einem Leben jenseits der wahren Logik und der staatlichen Unterwerfung. Nein, er wird, soweit es unter den widrigen Bedingungen möglich ist, auch umgesetzt. Deswegen empfinden die Herrschenden auch die bloße Existenz solcher Orte als eine Bedrohung. Und das zu Recht. Selbstorganisierte Räume sind Sandkörner, manchmal auch ganze Holzschuhe im sonst so reibungslosen Getriebe der Brave New World. Denn der Traum von einer freien und gleichen Assoziation, der hier geträumt und gelebt wird, bringt oft genug noch, so wie heute, eine radikale Politik der Emanzipation auf die Straße. Daher ist der Kampf so wichtig, um die Meuterei, die Liebig, Kotze und all die anderen Räume, die das Leben abseits der Absurdität suchen. Und so auch um das Syndikat. Apropos, wie geht's denn da jetzt weiter? Wir warten nach wie vor darauf, dass das Gericht uns die Räumungsklage zustellt und es dann zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Und was da passiert, lässt sich schwer sagen. Kann man auch nicht wirklich was zu sagen, verlässlich. Auch wie lange das dauern wird, bis dieser Brief kommt, wissen wir nicht. Das sind jetzt fast 2 Monate, wo wir drauf warten. Kann sein, dass der Brief morgen hier ist, kann sein, dass es auch noch weitere 2 Monate dauert. Das lässt sich überhaupt nicht überblicken. Was allerdings klar ist, die Versammlungen am Kurfürstendamm werden weitergehen. Also wir haben quasi jetzt einmal im Monat Kundgebungen angemeldet, ich glaube erstmal noch bis Juni. Zwischendurch gab es noch von solidarischen Nachbarn und Freunden eine Mahnwache davor. Die wollen das jetzt auch, glaube ich, noch ein paar Mal machen. Und wir behalten uns aber natürlich auch vor, das in einem häufigeren Turnus zu machen, je nachdem, wie sich das auch hier weiterentwickelt. Die nächste von uns angemeldete Kundgebung am Kurfürstendamm 177 ist am 21. März um 16 Uhr. Da wollen wir einfach nochmal wieder unsere monatliche Kundgebung vor den Eigentümern machen, um ihnen zu zeigen, dass wir nicht aufgeben. Und da laden wir natürlich alle Leute herzlich ein, daran teilzunehmen. Auch wenn wir wissen, dass 16 Uhr an sich eine blöde Uhrzeit ist, weil viele noch arbeiten sind. Und das ist im Moment das, wo man sich aktiv beteiligen kann. Ansonsten kann man natürlich hier vorbeikommen, mit den Leuten quatschen, auch sich gerne eigene Ideen ausdenken, wie man sich solidarisch zeigen will, solidarisch zeigen kann. Wie schon gehört, fügt sich der Kampf ums Syndikat in eine breitere Kampagne für den Erhalt bedrohter Projekte, wie unter anderem das feministische Hausprojekt Liebe 34, die Potze und die Meuterei ein. Da sich das politische Klima um das Thema Verdrängung seit 2018 deutlich verbessert hat, gibt es viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. So zum Beispiel die Mietenwahnsinnsdemo am kommenden 6. April, die Arbeit in einer Kiezinitiative oder eine eigene Aktion, wie zum Beispiel eine Besetzung. Für wen sich da informieren will, gibt es seit kurzem eine neue besetzten Sprechstunde. Jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr in den Räumen des ABB, Schererstraße 8 in Wedding. Was auch immer ihr macht, vernetzt euch, bereitet euch vor und passt auf euch auf. Zum Abschluss dieses Monatsrückblicks hört ihr jetzt, wo es der Anarchie so gefällt und wo sie herrscht in aller Welt. Ich wünsche euch schon mal einen schönen März und wir hören uns nächsten Monat wieder. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. In unserer heutigen Ausgabe machen wir uns auf den Weg durch die nächtlichen Straßen der Stadt. Die Lichteranzeigetafeln und Schilder über den Läden spiegeln sich auf dem nassen Asphalt und wir gehen zielstrebig auf ein großes rotes A auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu. Das kann doch nur eines bedeuten, oder? Genau, in dieser Apotheke herrscht Anarchie. So weiß es die Apothekenwebsite ad hoc zu berichten. In einem Ort in Schweden ist eine Hustenepidemie ausgebrochen und nun ist die Apotheke voller Menschen. Der Laden ist hoffnungslos überfüllt. Das Zettelsystem spuckt zwar Nummern aus, auf der Anzeigetafel über dem Schalter blinkt aber durchgehend 001. Es herrscht Anarchie. So ist es auf der Webseite zu lesen. Na, da husten wir doch gleich mit gegen Staat, Kapital und das schlechte Wetter und machen los. Weiter auf unserem Weg durch die Stadt. Als wir um die nächste Ecke biegen, wird es plötzlich stockfinster und die Nacht senkt sich wie eine schwarze Fahne über uns. Was ist das? Doch nicht etwa? Doch, richtig geraten, ein Blackout. Und der hat zumindest, wenn wir das Wochenblatt aus Kaiserslautern lesen, nach dem üblichen Zusammenbruch von Kommunikation, Heizung und Mobilität nur eines zufolge. Zitat, nach recht wenigen Tagen herrscht Anarchie. Das geht ja ganz schön schnell, denken wir uns. Und dann erreicht uns trotz der schwächer werdenden Akkus unserer Smartphones unterwegs noch eine Nachricht, und zwar, dass die USA womöglich aus der NATO austreten wollen, und das kann ja nur eines bedeuten. Dann würde die liberale internationale Ordnung kollabieren und Anarchie ausbrechen, schreiben die Stuttgarter Nachrichten. Wir sind gespannt über den Ausgang dieser durchaus vielversprechenden Prophezeiung und setzen gut gelaunt unseren Spaziergang durch die Nacht fort. Vom nahegelegenen Kirchturm schlägt es Mitternacht und die Uhren stehen auf. Na? Na? Ihr könnt es doch bestimmt erraten. Ja, richtig. Sie stehen auf Anarchie, zumindest wenn wir ungefähr 150 Jahre in der Zeit zurückreisen und uns in die Schweizer Uhrengemeinde Saint-Imier begeben. Im September 1872 trafen sich dort ArbeiterInnen aus Spanien, Italien, Frankreich, den USA und der Schweiz im Hôtel de la Maison de Vie. Aus der AnarchistInnen-Zusammenkunft entstand schließlich die anti-autoritäre Internationale, um sich mit wachsendem Konkurrenzdruck, Tempo und der Globalisierung auseinanderzusetzen. So schreibt es das Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Und diese Frauen und Männer hofften also auf die Revolution. Zitat, diese Revolution sollte bestehende Machtverhältnisse abschaffen. Das galt übrigens auch für das Machtgefälle zwischen Männern und Frauen. Nach der Revolution sollten freie Gemeinden entstehen, die weltweit miteinander vernetzt sind. So sollte ein internationales Netzwerk aus lokalen Strukturen entstehen. Zitat Ende. Hört sich irgendwie auch 150 Jahre später noch nach einem soliden Plan an. Oder was meint ihr? Wir zumindest beenden an dieser Stelle unseren kleinen Nachtspaziergang und hoffen, ihr seid jetzt bestens darauf vorbereitet, dass die Anarchie eigentlich an jeder Straßenecke auf euch warten kann. Ara avui no n'hi ha qui guanyi, encara no tinc cara, tinc la fava com el Louis de Pinocho. De moment, tot està ple de gent, em puja per les parets, on ha des de xoc contra el vent, encara no tinc cara, tinc la testa, y está pera la festa.